Die Magd geht Wasser pumpen im ersten Morgenschwall. Da schwingt am Holm ein Klumpen schwarz hin und her im Stall. Es hängt an seinem Riemen der Knecht und ist schon steif mit seinen Sonnenstriemen am Hals, das Haar wie reif. Die Pfeife schaut dem Alten beim Schlitz im Wams heraus. Die Magd geht Kienholz spalten für früh und dann ins Haus. Die Maad ist nun verleidet, schlecht schafft es einer bloß. Der Bauer geht und schneidet im Stall den Alten los. Die Bäuerin trägt indessen die saure Suppe auf. Der Herr sagt, eh sie essen, das Vaterunser auf. Dann schlagen sie den Topfen in Tücher ein und gehen. Denn hell schon glühen die Tropfen, und viel ist heut zu mähen.